Ein Podcast für Neugierige und die, die es bleiben wollen. Mit Joram Schwarzmann und Marco Dirscherl. Hallo und herzlich willkommen zu unserer 19. Episode. Nächstes Mal ist ein kleines Jubiläum. Sind wir schon bei der 20. Aber erst nächstes Mal, noch nicht zu früh freuen. Heute ist Donnerstag, der 2. Juli 2020. Und weil wir beide sehr neugierig sind, stellt einer von uns dem anderen am Ende jeder Episode eine Frage, die derjenige dann in der nächsten Folge beantworten darf. Und das machen wir immer abwechselnd. Und in der letzten Episode durfte ich dir eine Frage beantworten. Weißt du zufälligerweise noch, um was es ging? Ja, es ging um die Kreislaufwirtschaft bzw. Bioökonomie. Das wollte ich von dir erklärt haben. Und das war ein ganz schöner Rundumschlag, aber sehr viele interessante Aspekte, die wir da angesprochen haben. Richtig, richtig. Die du vorgestellt hast und wo ich immer mal wieder meinen Senf passenderweise oder unpassenderweise dazu abgegeben habe. Ja, ich habe wie immer eigentlich bei der Recherche zu der Episode wieder jede Menge gelernt und war, wie ich zu wiederholen nicht müde werde, ob des Angebots unserer Bundesregierung, also des Informationsangebots unserer Bundesregierung sehr erstaunt. Ja, wir sind der kleine Bundesregierungs-Fan-Podcast. Deswegen, weil wir so gut befreundet sind mit der Bundesregierung, haben die ja auch unseren Podcast zum Anlass genommen für eine Informationskampagne, was ich dir heute geschickt habe. Es gibt jetzt Poster mit Aha von der Bundesregierung. Das steht für Abstand, Hygiene und Alltagsmaske. Mhm. Jetzt ist es auch endlich nach 19 Folgen klar, wofür dieser Podcast steht. Ja, danke Bundesregierung für diese Aufklärungskampagne. Jetzt wissen wir das auch endlich. Sehr gut. Ja. Ja, gut, folgerichtig bist heute du an der Reihe, mir meine Frage vom Ende der letzten Episode zu beantworten. Und soweit ich mich entsinnen kann, wollte ich von dir wissen, wie denn die ISS funktioniert. Ja, das war wie eigentlich immer auch so ein Thema, wo man dann ganz schön viel Informationen hatte. Das sage ich heute vor allem deswegen, weil ich mit Sicherheit den ein oder anderen spannenden Aspekt zu dem Thema nicht erwähnen werde, einfach weil irgendwann mein Dokument sozusagen voll war und es einfach genug Informationen war und ich dann aufgehört habe, weiter nachzulesen. Das heißt, ich bin mir sicher, dass es bestimmt noch die ein oder andere spannende Geschichte gibt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass auch ich ein paar ganz gute Sachen dabei habe. Deswegen ja, lasst uns loslegen. Die internationale Raumstation, International Space Station, kurz ISS, hat auch einen russischen Namen, denn es ist ja international. Und jetzt versuche ich das mal auszusprechen hier. Meshdunarodnaya Kosmicheskaya Stantsiya. MKS abgekürzt, auf Kyrillisch aber MKC, weil das letzte Wort mit einem C dort, also ich weiß nicht, ob das ein C ist, sieht aus wie ein C, aber es kann kein rollt Kyrillisch. Ja, rollt ja super von der Zunge. Ich habe es sogar geübt und das ist meine Aussprache mit Üben. Genau, ist ein irgendwelche wütenden Brand-Mails von russischstämmigen HörerInnen bekommen. Ich hoffe, ich habe das gemacht in Anerkennung und wie sagt man, in Liebe und nicht in Hass. Denn das Wichtige ist, es ist halt eine internationale Raumstation und es ist nicht ein rein europäisches oder rein amerikanisches Projekt, sondern es sind eine Vielzahl von Leuten daran beteiligt. Die Raumstation ist die zurzeit einzige ständig bemannte Raumstation, die wir haben. Und ist ein gemeinsames Projekt von der NASA, das ist die amerikanische Weltraumbehörde, der ESA, das ist die europäische Weltraumbehörde, Roskosmos, das ist die russische Weltraumbehörde, CSA, das ist die kanadische Weltraumbehörde und JAXA, das ist die japanische Weltraumbehörde. Und wenn man sich so ein bisschen die großen Mächte auf der Welt gerade so anguckt, dann fallen einem ein paar Nationen auf, die nicht dabei sind, allen voran China. Und China ist nicht dabei, weil sie an einer eigenen Station arbeiten und es dementsprechend ein Veto gibt von den USA. Die wollen China nicht in diesem Verbund dabei haben, damit die Chinesen, also ich vermute, das liegt daran, dass sie eben nicht wollen, dass sich Chinesen Erfahrung an der ISS sammeln und dann die eigene bessere Station launchen und es dann in Konkurrenz steht zu der sozusagen zu der Station mit amerikanischer Beteiligung. Nicht dabei sind auch Staaten, die jetzt mittlerweile in den Weltraum vorstoßen, wie zum Beispiel Indien. Ich nehme mal an, das hat auch historische Gründe, wenn wir gleich darauf kommen, wann die, wie es zu der Raumstation eigentlich gekommen ist. Also so ganz allgemein lässt sich ja feststellen, dass in der Forschung und der Wissenschaft ja das mit der internationalen Zusammenarbeit immer noch mit am besten klappt, ne? Ja. Dass da oftmals, das ist sicher nicht immer, und ich kann ja da nicht reingucken in diese Projekte, aber dass da die Politik als solches erstmal so ein bisschen sekundär behandelt wird. Die spielt sicher auch eine Rolle. Ja, wobei ohne quasi den Fall der Mauer und das Auflösen der Ostblockstaaten hätte es quasi die ISS so auch nicht gegeben. Es kommt dann gleich so ein bisschen in der Geschichte, aber es gab ja vorher die Mir, die russische Raumstation, und zu der hatten zum Beispiel ganz lange AstronautInnen von NASA und ESA und so keinen Zugang. Das kam erst später. Das heißt also, erst durch die Öffnung auch von Russlands gegenüber dem Westen und den Fall des Eisernen Vorhangs kam es dann, also durch eine Veränderung in der politischen Lage wurde es erst möglich, dass man auf dieser wissenschaftlichen Ebene miteinander zusammenarbeitet. Aber seitdem klappt das ganz gut. Also zumindest habe ich nirgendwo etwas Gegenteiliges gelesen, dass es da irgendwelche interne Konkurrenz gäbe oder irgendwelchen Stress oder sowas. Sondern da ist es eine ziemlich produktive Zusammenarbeit unter Teilung von Ressourcen und so weiter. Genau, die Raumstation selber befindet sich auf einer annähernd kreisförmigen, niedrigen Erdumlaufbahn und hat eine Bahnneigung von 51,6 Grad. Und das bedeutet, das muss ich auch erstmal nachgucken, das bedeutet, wenn man die Äquatorlinie nimmt und sozusagen eine Scheibe auf der Äquatorlinie um den Globus rumlegen würde, dann ist um 51,6 Grad dazu geneigt, die Umlaufbahn der ISS. Also die läuft dann also quasi in so einem bisschen mehr als 45 Grad Winkel zur Äquatorialebene fliegt eben die ISS. Also ist quasi die Äquatorialebene wäre 0 Grad. Genau. Und sie ist halt versetzt. Genau. Okay. Mhm. Und hat dabei eine entspannte Geschwindigkeit von etwa 28.800 Kilometern in der Stunde. Mhm. Und das bedeutet, dass sie die Erde alle 1,5 Stunden umrundet. Und zwar in östlicher Richtung. Das heißt also, sie kommt immer von Westen nach Osten, fliegt sie über einen rüber. 28.000. Das ja. Klingt erstmal ziemlich irrwitzig, ne? Ja, das sind ein paar Zahlen und generell Sachen heute sind für mich absolut irrwitzig und kaum zu verstehen, dass das klappt und dass wir das machen, dass das einfach funktioniert. Die ISS befindet sich so typischerweise in einer Höhe von 370 bis 460 Kilometern. Das ist quasi immer noch in den äußersten Atmosphärenschichten. Also es ist schon ziemlich im Vakuum des Weltalls, aber es gibt dort immer noch vereinzelte Luftmoleküle. Das sorgt dafür, dass die ISS ganz, ganz sanft abgebremst wird davon und es dementsprechend regelmäßig so eine Booster-Manöver braucht, um die wieder anzuheben, dass sie wieder auf eine höhere Schicht kommt und halt nicht abstürzt. Und ganz häufig findet man die Beschreibung, dass sie sich in so einem permanenten freien Fall befindet. Die fällt quasi die ganze Zeit so entlang der Erdgravitation um die Erde herum, muss ab und zu angehoben werden, damit sie wieder weiter fallen kann. Aber ja, im Prinzip ist es ein permanentes, sehr langwieriges Abstürzen, weil es eben auf so einer Kreisbahn ist. Mhm. Im Moment sind 6 AstronautInnen gleichzeitig im Weltall und die werden ungefähr alle 6 Monate ausgetauscht in ihren Missionen. Und grundsätzlich besteht die ISS aus vielen Modulen. Also sie ist modular aufgebaut und wurde eben von diesen verschiedenen Staaten, wurden diese Module konstruiert und dann zur ISS gebracht und aufgebaut. Und deswegen würde ich jetzt ein bisschen über die Geschichte sprechen, wann es denn losging mit der ISS. Die ersten Pläne in Richtung von so einer internationalen Raumstation oder vor allem einer amerikanischen Raumstation gab es 1985. Da hat die USA große Pläne gehabt. Die wurden aber so teuer, schon noch in der Planungsphase, dass der Kongress die quasi komplett zusammengestrichen hat und im Prinzip abgelehnt hat. so, dass die USA sich neue Wege suchen mussten, um diese Raumstation in die Wege zu leiten. Und das hat dann 1993 dazu geführt, dass die USA eine Vereinigung gebildet hat mit vielen anderen Staaten, eben mit Vertretern von NASA, ESA, Roskosmos, CSA und JAXA. Und dann wurde eben der Name ISS festgelegt. Die Amerikaner wollten ihn nämlich eigentlich Alpha nennen für die erste Raumstation im All, um auch so ein bisschen zu ignorieren, dass es eben schon die russische Raumstation Mir gab. Also Alpha die mit schon im 2L. Das wäre auch gut gewesen, ja. Nee, das war so ein bisschen amerikanische, wie sagt man, Hubris. Im Englischen, im Deutschen ist es Selbstüberschätzung so ein bisschen, dass sie sagen, sie waren die Ersten mit einer Raumstation, aber waren sie eben de facto nicht. Und als es dann eben zu diesem internationalen Zusammenschluss gab, nach dem Fall der Mauer, haben vor allem die Russen sich dagegen ausgesprochen, die Station Alpha zu nennen, weil sie gesagt haben, hey, wir haben eine Station, das ist jetzt nicht die erste, die internationale. Und deswegen gab es dann den Namen ISS. Und dann hat es nochmal 5 Jahre gedauert, was ehrlich gesagt verhältnismäßig wenig ist, bis der Bau im All losgegangen ist. Das heißt, 5 Jahre, nachdem es sozusagen diese Vereinigung gab und den offiziellen Plan, dass man jetzt diese ISS bauen möchte, war schon das erste Modul im All und seitdem wurde eben daran gebaut. Wie eben schon gesagt, von den beteiligten Agenturen wissen wir, dass eben die USA, Kanada, Russland und Japan dabei sind. Interessant ist, dass von der European Space Agency, also der ESA, nicht alle europäischen Staaten vertreten sind, sondern Spanien, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Italien, Dänemark, Norwegen und Schweden. Und wie die Briten es so gerne machen, waren sie am Anfang dabei, sind dann aber rausgegangen. Das heißt, sie sind nicht mehr Teil von dem ISS-Projekt. Ein ISS-Exit. Ja, aber das war schon vor dem Brexit, dass sie da keine Lust mehr drauf hatten. Mm. Und der letzte Stand jetzt gerade seit Juni 2011 sind 15 Module im All und die sogenannte Integrated Truss Structure. Das ist quasi der Aufbau, den wir jetzt kennen, wenn wir Bilder von der ISS sehen. Das ist seit Juni 2011 der Status. Es sind aber noch weitere Module geplant. Unter anderem ein Roboterarm aus Europa und ein Labormodul aus Russland, was noch dazu kommt. Und wo wir schon bei den Modulen sind, können wir uns ja mal angucken, wie die aussieht. Hast du eine Vorstellung davon, wie die ISS aufgebaut ist oder wie, wenn du sie beschreiben würdest? Naja, sie sieht aus wie so ein, wie sagt man denn, wie so ein Kreuz, also so ein kreuzförmiger Aufbau, wo die Module quasi so, naja, nach oben, also wenn man es jetzt mal von oben angucken würde, nach oben, unten links und rechts quasi angebaut werden und mit sehr großen Solarpanelen ausgestattet. Ja. Also wie so ein, ein Schmetterling wäre jetzt vielleicht übertrieben, ein hässlicher Schmetterling. Ich habe immer an den Buchstaben H gedacht, aber vor allem, es gibt eben diese Integrated Truss Structure, das ist sozusagen das Rückgrat von der ISS und davon gehen an den Enden jeweils nach oben und unten 2 Solarpanels, also insgesamt 4 Panels oder jeweils zwei Paare an jedem Ende von diesen Panels ab und das ist für mich wie so ein Buchstabe H, das ist so das Rückgrat und dann in der Mitte von diesem H und angedockt sind dann eben die eigentlichen Module. Und dieses Rückgrat, das ist nicht unter Druck, das bedeutet, das kann man nicht betreten ohne einen Raumanzug und dort befinden sich halt, da arbeiten die AstronautInnen nicht, sondern nur, wenn sie eben zu irgendwelchen Außeneinsätzen müssen und die Module sind dann der Bereich, die stehen unter Druck, da sind Lebenserhaltungssysteme drin, das bedeutet, da können die sich ohne Raumanzug aufhalten und das sind eben die Wohn-, Arbeits- und Forschungsbereiche. Und da gibt es eben europäische, japanische, amerikanische und russische Forschungsmodule, die mit dazu zählen. Das russische Forschungsmodul ist noch nicht im All, aber eben das kommt bald. Und was wir schon haben, ist, dass zuerst war das amerikanische da, dann das europäische und dann das japanische, glaube ich, in der Reihenfolge. Und dann eben gibt es Quartiere, ein Modul für Quartiere, es gibt sehr viele Lagermodule. Wir haben vor der Aufnahme so ein bisschen über Keller aufräumen und so Sachen gesprochen. Mhm. Und wenn man sich so die Timeline anguckt, welche Module hinzugefügt wurden, wurden immer wieder Lagermodule angefügt, so wie jemand, der immer noch eine Hütte baut und noch einen Schuppen irgendwo ran und den Keller erweitert, einfach weil man so viel Kram hat, den man irgendwo aufheben muss. Und so ein bisschen stelle ich mir das so vor auf der ISS, dass die halt ständig sagen, so, ey, wir haben keinen Platz. Könnt ihr nicht noch ein Lagermodul raufschicken, was wir hier irgendwo ranflanschen? Ja, vor allem die Fahrt quasi zum Entsorgungscenter oder zum Recyclinghof ist ja hier ist quasi alle 6 Monate. Also man muss ja Zeug ja irgendwo lagern, ne? Ja, aber so richtig geräumig ist das ja trotzdem nicht, also trotz der vielen Module, ne? Also für die Astronautinnen. Insgesamt, der Platz ist ungefähr so viel in allen Modulen wie in einer Boeing 747, ist glaube ich die Zahl, die ich irgendwo mir aufgeschrieben habe. Mhm. Genau, also die Spannweite der Solarpaneele ist ungefähr so groß wie die Spannweite von einem Airbus A380. Und der Innenraum ist ungefähr so groß wie so viel Platz wie in der Boeing 747. Natürlich ohne die Sitze, so wenn man eine Boeing 747 leer machen würde, da hat man den Platz so viel wie in der ISS. Und es ist schon einerseits, ne, so eine Boeing ist relativ groß, aber wenn man sich vorstellt, dass das für 6 Monate alles ist, was man an Platz hat, und man teilt sich das noch mit 5 anderen, ist das schon gar nicht so viel. Also es ist schon, Ja, also bei 6 Leuten, ja eben. Und vor allen Dingen nicht viel im Sinne von so Kopffreiheit. Das ist ja nicht so, als würde man jetzt hier in einem gewöhnlichen Raum stehen mit entsprechend viel Freiheit noch oben links und rechts. Ja. Genau, sondern man ist eigentlich immer, irgendein Körperteil berührt immer mehr irgendwas, oder weniger irgendwas anderes. Das Schöne ist ja, durch die Schwerelosigkeit ist man wahrscheinlich ein bisschen flexibler, wie man sich da drin positioniert, aber trotzdem ganz schön eng. Und auch auf den Fotos, die wir auch verlinkt haben, unten in einigen von den Links sind Fotos zu sehen, merkt man halt, da ist einfach nicht besonders viel Platz in der ISS. Genau. Dann Was noch wichtige Teile sind von der ISS, sind die Roboterarme. Vor allem von Canada gibt es einen wichtigen Roboterarm, der Canadarm 2. Das wird so zusammengeschrieben. Mhm. Klingt im Deutschen, glaube ich, noch schlimmer als im Englischen. Der Canadarm 2 oder Canadarm, Canadarm, Canada. Ich weiß gar nicht, was das auf Englisch ist. Kombination aus Canada und Arm quasi. Genau. Okay, unglücklich im Deutschen, ja. der ist besonders wichtig, weil das ist ein ganz großer Außenarm, der von innen gesteuert werden kann, und damit kann man ganz viele Reparaturen oder Aufbauten außen bewerkstelligen, ohne tatsächlich in einem Raumanzug raus aus der ISS zu müssen. Das heißt, dieser Arm war essentiell gerade für den Aufbau. Der kann bis zu 10 Tonnen bewegen, und der hat dann quasi diese Module zueinander orientiert und angedockt und so. Also war quasi der integrierte Kran zum Aufbau und wird halt auch jetzt ganz viel eingesetzt. Er wird auch zum Beispiel dafür eingesetzt, die AstronautInnen um die ISS herum zu bewegen. Das heißt, sie werden da vorne an diesen Arm rangeschnallt und dann von innen gesteuert an den Arbeitsort gebracht, wo sie dann in ihrem Außeneinsatz was reparieren oder irgendwas einstellen oder so. Japan hat auch einen Roboterarm hinzugefügt, der ist vor allem am japanischen Forschungsmodul wichtig, weil das Forschungsmodul hat eine Außenplattform, wo Experimente quasi im Weltall gemacht werden können, die eben nicht geschützt sind. Das heißt, die kriegen die Strahlung ab und die kriegen das Vakuum ab und die Kälte und all das. Und um diese Experimente zu manipulieren, gibt es einen sehr feinfühligen Arm, den die Japaner gebaut haben. Und die Europäer bauen eben auch gerade einen Roboterarm, der da demnächst hochgeschossen wird und dort zum Einsatz kommt und das quasi erweitert, um noch mehr Sachen außerhalb der ISS machen zu können. Mhm. Das sind so die wichtigen Sachen für die Module. Und dann gibt es halt diese Integrated Truss Structure. Ich habe selbst in den deutschen Artikeln wurde es immer so genannt, deswegen habe ich keine gute deutsche Übersetzung dafür. Also eben dieses Rückgrat, das hat halt vor allem die Funktion, dass die ganzen technischen Aufbauten beisammen zu halten, eben die Solarpanel, aber auch Sachen wie wissenschaftliche Experimente, bestimmte Detektoren sind darauf zum Beispiel angebracht, die ins All schauen und Sachen messen. Und was ich überhaupt nicht wusste, dass das nötig ist, sind Wärmetauscher. Es gibt einen Haufen Wärmetauscher auf der ISS, denn die ISS nimmt unglaublich viel Energie von der Sonne auf und heizt sich dadurch auf. Und gäbe es diese Wärmetauscher nicht, die die ganze Zeit Energie, Wärme abstrahlen, dann würde die ISS halt sehr schnell überhitzen und wäre nicht mehr wirklich bewohnbar. Und das ist was, das war mir komplett unbewusst. Ich habe gedacht, ne, Weltall ist kalt, da wird das von alleine quasi, da muss man nicht viel machen. Aber es wurden quasi mit der kontinuierlichen Erweiterung der ISS auch immer mehr Wärmetauscher hinzugebaut. Das heißt, quasi genauso wichtig wie Solarpaneele sind die Wärmetauscher. Wo tauschen die Wärme denn hin? Ins All. Die strahlen die quasi ab wie so, ja, wie so ein Radiator, wie so ein Heizkörper. Wird es einfach, ja, also, ne, aber ich meine, du hast ja recht, es geht nicht an Luft oder sowas, ja, es geht nicht an Außenmedium. Genau, und für das Ganze, wenn man sich das mal angucken möchte, wie das aussieht, habe ich auch unten in den Shownotes einen Link zu einer Animation auf YouTube, wo ein YouTuber den gesamten Aufbau am Computer animiert hat und da sieht man sehr anschaulich, welche Teile zusammengekommen sind und vor allem, wie die ISS so ein bisschen immer die Form nochmal verändert hat während des Aufbaus. Also aus Stabilitätsgründen war das halt nicht von Anfang an gleich dieses H mit den Modulen in der Mitte, sondern es war dann erst nur die Hälfte dann davon da und die Solarpaneele waren sozusagen symmetrisch aufgebaut und dann wurden sie dann, wenn mehr als mehr dazu kam, wurden die dann halt auf die eine Seite aufgeräumt sozusagen und dann die neuen an die andere Seite gebaut und so. Ist ganz spannend zu sehen, wie eben diese ganzen Sachen zusammenkommen und was es da alles gibt. Also es gibt dann alleine so Sachen, wo man, die mir halt überhaupt nicht bewusst waren, wie halt Adapter. Es gibt halt, um von den russischen Modulen und deren Anschlussports auf die amerikanischen Module zu gehen, braucht es halt einen Adapter, weil die halt mit unterschiedlichen Techniken bauen. Und dann gibt es eben unter Druck stehende Adapter, die dann ein Koppeln ermöglichen. Und insgesamt können an die ISS 5 Raumschiffe andocken, also Transporter, die bleiben eben auch ziemlich lange immer angedockt. Ne? Die fliegen, weil es ja keinen Sinn macht, die quasi anzudocken und dann leer zurückzufliegen, bleiben die halt dran, bis wieder Astronauten oder Material zurück zur Erde geschickt wird. Das heißt also, zusätzlich zu den ganzen Modulen hängen halt auch immer eine unterschiedliche Anzahl von Transportern angedockt an der ISS dran. Wobei ich das ja auch schon erstaunlich finde, dass es halt Adapter braucht, weil man sollte ja meinen, dass sich bei einem so internationalen Projekt man sich zumindest, was die Verbindungs-, also man muss sich ja, was die Verbindungsstellen betrifft, auf einen Standard einigen. Da geht es ja jetzt nicht nur um die physische, um den physischen Verbund, da geht es ja auch um Datenaustausch, da geht es ja auch um Lebenserhaltungssysteme, Strom etc. pp. Das Einzige, ich habe keine gute Antwort dazu gefunden, aber das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist so ein bisschen eine funktionelle Redundanz zu haben im Sinne von, wenn angenommen, das amerikanische Kopplungssystem hat irgendeinen Serienfehler, also da ist einfach was nicht vernünftig bedacht, dann sind halt nur die amerikanischen Kopplungsstellen betroffen und nicht alle, dann sind wenigstens die russischen okay. Genauso gibt es für die Lebenserhaltungssysteme amerikanische und russische Systeme, die sozusagen redundant voneinander arbeiten, so dass wenn eins dieser Systeme Probleme hat durch deren technische Funktionsweise, wie die gebaut sind, bedeutet das nicht, dass gleich alle Systeme gefährdet sind, diesen Fehler zu erleiden. Und das kann ich mir vorstellen, warum man das quasi in Kauf genommen hat, dass man, ja, ich habe mich auch gefragt, warum macht man nicht quasi einen vernünftigen Universalanschluss, an den alle andocken können? Aber ja, haben sie ja eben nicht gemacht. Und ich glaube, so ein Punkt, der auch da reinspielt, ist so ein bisschen so eine technische Entwicklung. Ich glaube, die Russen hatten halt schon sehr viel Erfahrung über die Mir und haben wahrscheinlich viel Know-how von da mitgebracht, auch in dem Design ihrer eigenen Teile, was die Amerikaner oder auch die Europäer und Japaner eben nicht so hatten. weswegen die dann eigene andere Lösungen entwickelt haben. Mhm. Und dann wurde auch quasi während der Aufbauzeit gab es ja auch noch technische Weiterentwicklung. So als jetzt zum Beispiel SpaceX mit eingestiegen ist und Kapseln gebaut hat, die die ISS versorgen konnten, mussten auch die Undock-Ports mit erweiterten Technologien versehen werden, damit diese automatische Andockung funktioniert. Und vielleicht spielt auch das da mit rein, ne, warum das nicht alles das Gleiche ist, weil Sachen schon weiterentwickelt worden sind in der Zeit. Mhm. Das heißt so, das ist so jetzt der grobe Aufbau, was es da alles gibt. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu den Menschen da drin. Üblicherweise sind 6 AstronautInnen an Bord der ISS. Das war nicht immer so. Gerade am Anfang, als sie im Aufbau war, gab es eben gar nicht die Infrastruktur für so viele AstronautInnen. Deswegen am Anfang war die ausgelegt für 2 Menschen. Und dann mit der Zeit konnten dann eben mehr AstronautInnen dazu. Dann war es eine ganze Weile, waren es 3 und mittlerweile eben 6. Dazu muss man aber sagen, kurzzeitig beim Crew-Austausch können bis zu 9 Personen gleichzeitig auf der ISS sein. Mhm. Was dann wahrscheinlich sich echt eng anfühlt. Und wahrscheinlich sind die verbleibenden 6 froh, wenn die 3 wieder zur Erde zurückfliegen. Und auch diese Anzahl von 3 Leuten auf einmal ist einerseits bedingt mit dem Expedition, so heißen die Missionen zur ISS. Die sind halt sozusagen überlappend gestaltet, dass immer quasi 3 Leute fliegen hoch, bleiben 6 Monate da, nach 3 Monaten kommen 3 andere dazu und die 3, die vorher schon da waren, gehen weg, sodass man immer so eine Überlappung hat. Und das ist eben die Kapazität von AstronautInnen in den Raumschiffen, die da hochfliegen, zu denen wir gleich noch kommen. Und das bedeutet auch, deswegen sind immer mindestens 2 von diesen Raumschiffen angedockt an die ISS, weil das quasi auch die Notkapseln sind, was man so aus Sci-Fi-Filmen kennt, ne? Mhm. Alle schnell in die Notfallkapseln. Das sind quasi die, deswegen sind 2 immer angedockt, damit falls die ISS evakuiert werden muss, dass genug Raumschiffe da sind, um die Leute auch tatsächlich zur Erde zurückzubringen. An Bord gibt es immer einen Kommandanten. Der ist immer für eine Expedition der Kommandant und eine Expedition dauert immer 2 bis 4 Monate und üblicherweise bleiben die eben, jeder Astronaut, die Astronautin bleiben 2 Expeditionen lang an Bord, was dann eben ungefähr 6 Monate sind. Und immer für diesen 2 bis 4 Monate langen Abschnitt gibt es einen Kommandanten und alle anderen sind Bordingenieure. Was ich auch ganz witzig fand, dass sie eben nicht Astronauten heißen oder WissenschaftlerInnen oder irgendwas, sondern das sind Bordingenieure und es gibt den Kommandanten. Der erste deutsche Kommandant, von dem hast du bestimmt gehört, ist Alexander Gerst. Ach, ja, genau. Der glatzköpfige, berühmte. Wollte ich gerade sagen. Das war der erste deutsche Kommandant an Bord der ISS, der eben für eine Expedition lang das Sagen hatte. Dann gibt es aber noch andere Leute, die auf die ISS können, die nicht AstronautInnen sind von den verschiedenen Weltraumagenturen. Denn man kann sich für schlappe 20 Millionen Dollar ein Ticket zur ISS kaufen. Und das haben schon einige Multimilliardäre gemacht. Unter anderem, ich habe mir jetzt nicht die Namen genau aufgeschrieben, aber das sind so Leute wie zum Beispiel der Spieleentwickler von Ultima Online, der damit einen Haufen Geld verdient hat. Das ist so ein Rollenspiel. Der hat irgendwann in den 90ern hat er mit dieser Spieleentwicklung angefangen. Das lief alles ziemlich gut und der ist halt jetzt extrem reich und der wollte immer mal ins Weltall. Und dann hat er sich für 20 Millionen ein Ticket geklickt. Und zum Beispiel auch ein Mitentwickler von Debian, und der dann auch an anderer Software mitgeschrieben hat und auch, glaube ich, mit für Microsoft gearbeitet hat und so, hat auch genug Geld auf der hohen Kante gehabt, um mal zur ISS zu fliegen. Diese Weltraumtouristen bleiben üblicherweise nicht länger als eine Woche oder 10 Tage an Bord und müssen auch durch so ein Training durch und Gesundheitschecks machen, aber bei weitem nicht das gleiche wie halt die AstronautInnen. Aber trotzdem fliegen sie da hoch mit den gleichen Raumschiffen, mit denen die Astronauten fliegen und verbringen dann da Zeit und machen auch ein paar kleinere Experimente. Also die werden dann ausgebildet, also auch produktiv dabei zu sein. Die sind nicht nur da im Urlaub und rennen mit ihren Kameras rum und machen Bilder von den AstronautInnen bei der Arbeit, so wie so deutsche Mallorca-Touristen oder so. Die müssen schon mit anpacken, aber natürlich irgendwie auf einem niedrigeren Level als die ausgebildeten AstronautInnen. Ansonsten habe ich, wollte ich eigentlich immer so ein bisschen dazwischen streuen, so ein paar Zahlen und Fakten. Zum Beispiel, wie lang die ISS eigentlich ist. Die ist etwa 108 Meter lang und das ist etwa so groß wie ein Fußballfeld. Und weil ich Fußballfeld als Größenanordnung immer so blöd finde, habe ich auch noch ein paar andere Sachen da, für Leute, die vielleicht kein Fußball mögen. Das sind ungefähr 2,5 Handballfelder, 2 olympische Schwimmbecken oder ungefähr einmal die Distanz beim 100-Meter-Sprint. Was ist, wenn man mit Sport überhaupt nichts am Hut hat? Dann hoffe ich, dass die Zahl 108 Meter genug Anhaltspunkte liefern, um sich vorzustellen, wie groß das ist. Dieser kanadische Arm, der Kanada Arm 2, der ist 17 Meter lang, also ein Fünftel davon, und transportiert Sachen darum. Und eine andere Zahl zum Beispiel, die Astronautin, die am längsten insgesamt auf der ISS war, nicht zusammenhängend, sondern in mehreren Missionen, war Peggy Whitson. Die war insgesamt, oder möchtest du mal schätzen, wie viele Tage sie insgesamt auf der ISS war? Okay, wenn 6 Monate ist so üblich. Also ja, klar, ich würde wahrscheinlich hat sie dann irgendwie 2 Missionen gemacht oder mindestens 1,5 und ja, ich schätze mal so 250 Tage. Sie war insgesamt 665 Tage an Bord der ISS. Sie war aber nicht am Stück, 2 Jahre im Prinzip aber nicht am Stück. Auf der ISS. Nicht am Stück, ja, nee, okay. Aber im Prinzip 4-mal ein halbes Jahr. Okay, okay. Aha. Ich dachte jetzt am Stück. Das ist eine lange Zeit. Also ich das muss man schon mögen. da muss man Bock drauf haben. Ja. Weil, wie gesagt, ich habe sowieso so ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich klaustrophobisch veranlagt bin, aber ja, ich glaube, das wäre eigentlich das Schlimmste, diese Enge auf Dauer. Und ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass die da 24 Stunden reinste Bergluft einatmen. Nee. Sondern die haben halt aufwendige Luftaufbereiter, Aufbereitungsanlagen an Bord, aber im Endeffekt atmen die ja immer die gleiche Luft. Also die wird ja nur wieder mit Sauerstoff angereichert und Kohlendioxidfilter. Aber ich weiß nicht, wie das da riecht. Da habe ich sogar einen Fakt für, wie das da riecht. Ein Astronaut hat es beschrieben, dass es gibt ja manchmal den Effekt, dass man an einen anderen Ort kommt und das, was man da riecht, erinnert einen auf einmal an einen bestimmten Ort. Und das ist dann genau diese Mischung aus Gerüchen. Und der Astronaut meinte, als er mal ein Gefängnis besucht hat, da hat er genau diese Kombination aus Gerüchen getroffen, die er auf der ISS gerochen hat. Das ist nämlich so eine Kombination aus Desinfektionsmittel zur Reinigung, Körpergeruch und Abfall, der da irgendwo gelagert wird. Keine sehr vertrauenserweckende Beschreibung. Ja. Und er meint, obwohl es natürlich Duschen und all das gibt auf der ISS und die AstronautInnen natürlich auch reinlich sind und so, ist halt ein gewisser Körpergeruch nicht zu vermeiden. Und auch dadurch, dass es eben schwerelos ist, sinken sozusagen die Geruchswolken und die Gaswolken halt niemals ab oder so, sondern die hängen halt viel länger in der Luft und auch Staub und so eine Sachen, die halt Gerüche ausmachen, all das ist viel länger in der Luft als auf der Erde, weswegen halt auch so ein Körpergeruch viel länger irgendwie da zu riechen ist. Deswegen, und wo wir vielleicht gerade beim Thema so Gerüche sind und sowas, habe ich auch Geräusche mitgebracht. Und ich will dir mal ein Geräusch vorspielen und würde gerne mal von dir wissen, was das für ein Teil auf der ISS ist. Welches Gerät, welchen Teil der ISS, welche Maschine hören wir da? Okay. Okay. okay, es ist entweder ist es ein Kobold-Staubsauger im Vorwerk oder die Toilette vielleicht. Ja, die Toilette ist es tatsächlich. Das ist nämlich, und die funktioniert halt wie ein Staubsauger, weil man eben nicht möchte, dass, man hat ja bestimmt schon die Bilder gesehen, ne, Flüssigkeiten in der Schwerelosigkeit, die in so Kugeln durch die Gegend wabern, das möchte man nicht auf der Toilette erleben. Deswegen macht man sein Geschäft quasi in einen Staubsauger hinein, der so klingt. Ich habe auch einen Artikel verlinkt, wo man ein paar Fotos sieht, wie das aussieht. Das ist im Prinzip so ein Kasten und dann steht da so ein Metallzylinder mit so einem ziemlich kleinen Öffnung oben drauf und einen, so ein Schlauchanschluss, der dann eben das Geschäft absaugt und zur Wiederaufbereitung bringt. Du entromantisierst wahrscheinlich gerade die Vorstellung des Lebens im All vieler unserer ZuhörerInnen. Indem du den Toilettenvorgang beschreibst. Ich glaube, es ist auch eine der häufigsten Fragen an AstronautInnen, wenn die zurück sind. Also wie funktioniert denn das mit der Toilette im All? Das war jetzt eine Aufnahme, die hat der Chris Hadfield gemacht, den vielleicht auch der ein oder andere kennt. Ist ein kanadischer Astronaut, der hat eine Gitarre mit nach oben genommen. Aber ich sagen, ist das dieser singende Astronaut? Das ist der singende Astronaut, der in dieser Aussichtskuppel ein Video gemacht hat und da einen David Bowie-Song gespielt hat. Und der hat halt auch dafür ein Aufnahmegerät mitgebracht. Und damit ist er durch die ISS geschwebt und hat an allen möglichen Stellen Geräusche aufgenommen. Und auch die sind unten verlinkt in den Shownotes. Ja, das meiste, muss man sagen, hört man vor allem Lüftergeräusche und so ein Hintergrundbrummen die ganze Zeit. Das manche Leute so angenehm finden, dass man auch auf YouTube eine 12-Stunden-Version findet von Hintergrundgeräuschen der ISS, wo jemand quasi aus diesen Aufnahmen Stücke rausgeschnitten hat, die zusammengemischt hat, sodass man zu Hause sich die ISS anhören kann zum Entspannen. Space Oddity hat er gespielt, David Bowie. So hieß das. Ja, es hat aber jetzt auch nichts. Also ich meine, so als alter Trekkie, weiß man ja, wie zum Beispiel die Enterprise klingt. Mhm. Ja, also dieses permanente Hintergrundgeräusch auf der Brücke. So klingt das, glaube ich, nicht. Ja, ich glaube, das ist auch eine etwas romantisierte Vorstellung davon, wie so eine Raumstation klingt. Es ist einfach so, wie wenn man einen sehr lauten Desktop-Rechner hat mit großen Lüftern, der auf volle Pulle läuft, nur dass das überall um einen rum ist. Quasi. Geil. Man ist halt auf der ISS in einer Maschine drin. Mhm. Und diese Maschine muss halt Luft die ganze Zeit rumpumpen. Man braucht die ganze Zeit eine aktive Lüftung, auch zum Schlafen, weil sich sonst quasi so eine Blase aus Kohlenstoffdioxid um den Kopf rumbilden würde, weil das quasi eigenen Luftbewegungen gibt. Und deswegen muss man immer einen Lüfter haben, der die ganze Zeit bläst. Und deswegen hört man die ganze Zeit Lüfter überall, um zu verhindern, dass man irgendwo Gasblasen hat, die sich ansammeln, was man halt nicht haben möchte. Das ist schon verrückt. Genau. Also das ist ja, glaube ich, auch das, weil du schon sagtest, die Fragen, die man den Astronautinnen dann am häufigsten stellt, glaube ich, sind dann tatsächlich eher so die Dinge, mit denen man sich auch identifizieren kann, eben so die Tätigkeiten des Alltags, eben Toilettengang, Waschen, Essen, Schlafen, sportliche Betätigung etc. Ja. Genau. Nachher habe ich noch ein Geräusch, da können wir dann bei der nächsten Gelegenheit drüber sprechen. Jetzt wollte ich erstmal über die Raumschiffe sprechen, mit denen Sachen und Menschen zur ISS gebracht werden. Willst du mal ein paar Raumschiffnamen sagen? Und Raumschiff, finde ich, klingt immer so schön nach Science Fiction. Ja, das klingt und so super. Werden die auch benannt, aber meistens nennt man sie im Deutschen Kapseln, was dann sehr viel weniger eindrucksvoll ist. Ja. Aber fallen dir da welche ein? Naja, am prominentesten ist Space Shuttle, das ja vor längerer Zeit ja in den Ruhestand geschickt wurde. Und 2011. Und wenn ich mich nicht irre, gab es dann lange Zeit keine bemannten Flüge mehr zur ISS, oder? Sie sind ja jetzt seit 2011 die gleichen Leute herum. Nee, ich meine. Eine Astronautin mit den langen Tagen. Nee, ich meinte, was war denn da? Ich meine, es flogen ja ferngesteuerte, also auch die ESA, jetzt weiß ich aber nicht mehr, wie dieses Modul heißt. Die ESA fliegt auch so ein unbemanntes, ja, Versorgungsschiff. Von der ESA weiß ich nicht, wie das Versorgungsschiff heißt. Ich weiß, die Japaner haben eins, das heißt HTV-9, und die Russen haben eine Progress-Kapsel, das halt die unbemannt sind, die da hochfliegen. Mhm. Aber ja, für quasi die Amerikaner und sozusagen westlichen Agenturen haben lange das Space Shuttle eingesetzt, bis dann eben durch den großen Unfall der Challenger, glaube ich, die explodiert ist, wurde dann das Shuttle-Programm eingestellt und nicht ersetzt bis jetzt. Aber lange war eben das Space Shuttle ein wieder benutzbarer Transporter, mit dem Menschen und vor allem auch Module und solche Sachen nach oben gebracht worden sind. Das hatte ja hinten diese große Ladeeinheit und da hat dann eben so ein Modul reingepasst, und das wurde damit ins All geflogen. Ja, aber dann sind ja eigentlich nur mehr, wer kann denn da bemannte, also wer kann denn da Leute hochschicken? Die Russen, die Chinesen, ja, sowieso, die sind ja nicht dabei. Dann können sie nur die Russen sein, oder? Genau, und seitdem es das Space Shuttle nicht mehr gibt, haben die Russen den kompletten Transport von Menschen übernommen mit den Soyuz-Kapseln. Ah, okay, ja. Von denen man vielleicht auch ab und zu mal gehört hat, irgendwo in den Nachrichten. Es gibt, die Russen haben die Eigenschaft, dass sie ihre Raketen so nennen wie die erste Ladung, die damit transportiert worden ist. Das bedeutet, es gibt Soyuz-Kapseln und Soyuz-Raketen. Nur zur Erklärung, genauso gibt es die genau, und dann gibt es noch die Proton-Raketen von den Russen, die eben, ja, das sind dann andere Raketen. Aber es gibt eben die Soyuz-Raketen und Kapseln, und damit, da passen immer 3 AstronautInnen rein, und die haben jetzt über Jahre hinweg die gesamte Menschentransport übernommen zur ISS. Und es sind auch Soyuz-Kapseln, die quasi als Rettungskapseln angedockt an der ISS hängen, als Notfall. Mhm. Aber jetzt im, ich weiß gar nicht, ob es dieses Jahr oder letztes Jahr war, aber ich glaube dieses Jahr, jetzt vor kurzem, gab es einen neuen Spieler, der das Spielfeld betreten hat. Das war ja der Anlass, wieso ich dir die Frage gestellt habe, weil das war nämlich gerade in den Nachrichten der erste bemannte Flug einer Dragon Kapsel von eines Dragon Raumschiffs, Entschuldigung, von SpaceX. Ja, da gibt es nämlich die Dragon Raumschiffe fliegen schon eine ganze Weile, aber immer unbemannt, und jetzt gibt es die erste Crew Dragon, die eben 2 Astronauten in dem Fall. Meine Güte, sieht das Ding spacig aus. Also das ist mal ein Raumschiff, eine Kapsel, die den Namen Raumschiff wirklich verdient. Also da haben sie auf jeden Fall viel Gedanken und Mühe in den Look von dieser Kapsel, sag ich mal, von diesem Raumschiff gesteckt. Denn es ist alles eine weißes Interior und sehr einfache Kontrollen und überall alles weiße Paneele und sowas, so dass alles schön versteckt ist. Ich habe mir mal angeguckt, wie so eine Soyuz-Kapsel von innen aussieht, und das ist halt nicht so, das ist also 100%ig funktional. Da ist es nichts darauf ausgelegt, dass es schick ist, sondern so, dass es funktioniert. Dafür ist es aber auch eine der zuverlässigsten Raumschiffe jemals, hat etliche Missionen gemacht. Insgesamt wurden mittlerweile 240 Menschen aus 19 Ländern auf die ISS und wieder zurückgebracht. Mhm. Und ein Großteil davon halt mittlerweile mit den Soyuz-Kapseln. Das heißt, sie sind also wirklich sehr robuste Arbeitstiere. Die starten vermutlich von Baikonur aus, oder? Von diesem Weltraumbahnhof da in Kasachstan. Genau. Und landen auch wieder ich weiß nicht, ob es in Kasachstan ist, aber auf jeden Fall in den unbewohnten Bereichen, quasi so im mittleren Osten der Russlands, wo halt relativ wenig Besiedlung ist. Das ist der Bereich, wo dann die bemannten Raumschiffe zurückkommen. Und auch da habe ich ein Video verlinkt, wo man sieht, wie das aussieht, wenn so eine Soyuz-Kapsel zurückfliegt. Weil die Starts hat man ja häufig gesehen, ne? Große Trägerraketen, sehr, sehr laut, viel Feuer und Rauch, und dann fliegen die langsam nach oben und werden dann quasi sozusagen losgelassen und fliegen dann auf ihrer Umlaufbahn bis in der Nähe der ISS sind und dann andocken, automatisch oder halbautomatisch oder auch manuell, je nachdem, was das für die Kapseln sind. Aber besonders spannend fand ich das Landen, denn wenn die erstmal abgedockt sind, dann fallen die ja zur Erde zurück, diese Kapseln. Und die bestehen aus drei Teilen. Die haben sozusagen in der Mitte ist der Teil mit den Menschen drin. Das ist der, der es bis zum Boden schafft. Und dann gibt es aber noch Teile davor und dahinter, die erstmal dazu da zum Stabilisieren und zum Einstellen der Flugbahn da sind, aber die dann irgendwann abgesprengt werden. Und dann stürzt halt diese Kapsel nach unten, hat vorne ein Hitzeschild dran. Was eben wegbrennt durch den Luftwiderstand, wenn die in die Atmosphäre eintreten. Mhm. Und es gibt halt kleine Fenster, wo die Astronauten das sehen. Und die sehen dann auf einmal wirklich Plasma auf der Außenseite der Kapsel, was ich mir unglaublich beängstigend oder beeindruckend, je nach eigener Wahrnehmung vorstelle. Man guckt da raus, man ist in diesem kleinen Ding, so drei Leute zusammengefercht, ist mit einer irren Geschwindigkeit, ballert man durch die Atmosphäre, außen ist Plasma um die Kapsel herum und man hofft halt einfach, dass alles gut geht und alles funktioniert. Als nächstes dann lösen dann Fallschirme aus. Das sind mehrere Fallschirme, die die Kapsel immer weiter abbremsen, bis sie dann irgendwann an so einem riesigen Fallschirm, der mehrere 100 Quadratmeter groß ist, zu Boden sinkt. Und dann, was ich aber am abgefahrensten fand an der Soyuz-Kapsel ist, dass in 70 Zentimetern Höhe, kurz bevor sie den Boden berührt, feuern 6 Booster-Raketen auf der Unterseite, um sozusagen den letzten Aufprall abzudämpfen. So, dass du wirklich, du hast dann Aufnahmen, da segelt diese Kapsel nach unten und dann kurz bevor sie den Boden berührt, knallt es noch einmal laut und diese Booster werden gezündet und dadurch wird die eben sanfter abgefedert auf dem Boden. Und natürlich sind auch die Sitze von den AstronautInnen so ausgelegt, dass die das halt alles abfedern. Und dann fahren halt diese Search and Rescue Teams los, die dann die Leute aus den Kapseln rausholen. Die sind natürlich, die warten nicht direkt am Einschlagsort, aber eben in der Nähe und kommen dann mit Hubschraubern und so dahin geflogen. Naja, ich glaube aber, dass das trotz allem ein ziemlicher Höllenritt ist für die, ja, die Insassen. Es wird beschrieben als eine der extremsten Achterbahnfahrten quasi jemals, weil die sich halt auch dreht mitunter die Kapsel dabei um eigene Achsen und dann halt auch der Luftwiderstand an dem ganzen Ding rüttelt. Dann hast du halt diese Detonation, wenn die Teile abgesprengt werden und so. Ich glaube, es ist ganz schön extrem und es ist wohl stark abhängig von dem Gemüt der AstronautInnen, ob die das quasi toll und spannend finden oder eher unangenehm und unschön und froh sind, immer wenn es vorbei ist. Einerseits, ne, es gibt genug Flüge, die stattgefunden haben, dass man weiß, es ist relativ sicher, so dass ich Lust hätte, daran teilzunehmen, aber auf der anderen Seite klingt das echt extrem, dass ich selbst, wenn ich 20 Millionen hätte, mir sehr gut überlegen würde, ob ich Bock darauf habe, so zur Erde zurückzukommen. Naja, man muss sich ja überlegen, dass es gibt einfach Bereiche, wo der Mensch einfach nicht drauf, also nicht ausgelegt ist dafür, ja? Also wo lebensfeindlicher geht's ja gar nicht. Ja, ja? Und das ist einmal unter Wasser, ja, und einmal im Weltall. Und was halt auch nötig ist an Technik und welches blinde Vertrauen man dieser Technik entgegenbringen muss, also sein Leben quasi in viele Hände zu legen und in ein Stück Technik. Ja. Was weiß ich, Millionen von Einzelteilen, allen vom günstigsten Anbieter. Ich weiß nicht. Das hoffe ich nicht. Ich keine Ahnung. Jedenfalls ist das schon sehr mutig, was die da alle machen. Ich habe übrigens mal nachgeguckt, weil du gerade von Transportmöglichkeiten zur Raumstation sprichst, wie viel es denn kostet, ein Kilogramm zur ISS zu bringen. Ich weiß nicht, ob du das recherchiert hast. Die Zahl habe ich nicht. Genau, also derzeit mit so einem Dragon-Raumfrachter, also einem unbemannten von SpaceX, kostet ein Kilo Nutzlast circa $25.000. Und boah, mit dem Space Shuttle war es ungefähr das Vierfache. Ja. Ja, der Space Shuttle war ja auch quasi nicht wirklich wiederverwendbar, sondern man konnte es wieder herrichten, dass man es nochmal verwenden konnte. Ne? Naja, das Space Shuttle per se, aber diese gesamte, die gesamte Booster, also die Rakete war nicht wiederverwendbar. Ja, aber ich glaube auch das Hitzeschild und alles war ziemlich arg immer mitgenommen, dass man da quasi große Teile von austauschen musste, damit man das wieder nutzen konnte. Ja, da spielt viel mit rein. Also ich glaube, dass zum einen die Kapsel natürlich anders konstruiert ist, aber halt auch SpaceX mit seinen wiederverwertbaren Raketen einen anderen Ansatz fährt. Jedenfalls ist halt $100,000 zu $25,000 schon eine Hausnummer. Ja. Trotz allem, ich weiß nicht, was die da so hochfliegen, ja, aber das dürften schon ein paar Kilo sein. Ja, vor allem sind halt schwere Sachen dabei, wie eben Nahrung, aber vor allem auch Wasser. Denn damit kommen wir jetzt so ein bisschen zu den Lebenserhaltungssystemen. Mhm. Und Wasser ist halt eines der wichtigsten Elemente, was auf der ISS wieder aufbereitet werden muss. Und da kann ich gleich vorwegnehmen, dass das die Wiederaufbereitung mit einer Effizienz von etwa 70% funktioniert. Das heißt also, man muss regelmäßig Wasser da hochfliegen, um die ISS wieder aufzufüllen mit Wasser, dass man genug da hat für die AstronautInnen. Und das ist halt, ne, ziemlich schwer und es ist am Ende nur Wasser sozusagen. Aber das Wasser, was wieder gewonnen wird, das wird aus der Luft und vor allem aus dem Urin wieder gewonnen. Mhm. Da gibt es dann Wasseraufbereitungsanlagen mit Filtern und so, die das Ganze sterilisieren, Giftstoffe rausfiltern und es wieder trinkbar machen. Und ein Teil von dem Wasser wird eben getrunken, aber ein anderer Teil des Wassers wird dann auch für was anderes benutzt, und zwar für die Sauerstoffgewinnung. Das ist halt ein ganz einfacher Trick, denn Wasser besteht eben aus H2O, das bedeutet zwei Wasserstoffatome und ein Sauerstoffatom. Und wenn man durch Elektrolyse Strom daran bringt, dann spaltet man das Wassermolekül auf. An der einen Elektrode entsteht reiner Sauerstoff, an der anderen Elektrode reiner Wasserstoff. Und das ist genau das, was an der ISS passiert. Dort wird eben, um Sauerstoff zum Veratmen zu erzeugen, wird Wasser per Elektrolyse gespalten mit Strom aus den Solarpanels. Der Wasserstoff, der dabei entsteht, der wird ja auch, einige Leute werden sich jetzt fragen, ist das nicht ein bisschen gefährlich? Und ja, ist es, deswegen wird der direkt ins Weltall entlassen. Wasserstoff könnte man sich ja vorstellen, dass man den einsetzt, um daraus dann wiederum Energie zu gewinnen oder so, dass man den dann wieder mit Sauerstoff verbrennt und daraus dann Energie macht oder so. Aber erstens hat man über die Solarpanels genug Energie, und andererseits ist halt das Risiko extrem groß, dass wenn irgendwo ein Leck ist mit Wasserstoff, dass das eine sehr schnell explosionsfähige Gemische macht, und das will man einfach nicht auf der ISS. Deswegen wird das einfach direkt ausgeleitet ins Weltall. Also es sind die Solarpaneele tatsächlich die einzige Energiequelle? Ja, okay. Es gibt keinen Reaktor an Bord oder sowas. Genau. Irgendwo habe ich auch, genau, die 8 Panels machen insgesamt 75 bis 90 Kilowatt Power. Boah. Das heißt also, damit müssen halt alle Experimente und alle Lebenserhaltungssysteme am Leben erhalten werden. Das ist natürlich eine ganze Menge, aber das ist halt dafür ausgelegt. Aber sie haben ja jetzt auch keine Wolken, die sich da dazwischen schieben können oder irgendwie, ja. Genau. Sonst und sie richten das eben aus, können die ausrichten immer in Richtung Sonne, so dass sie halt die optimale Effizienz haben und Strom kriegen. Genau. Das heißt, aus Wasser machen sie Sauerstoff. Das ist sozusagen schon mal der eine Teil. Aber dann, wenn wir atmen, erzeugen wir ja auch Kohlenstoffdioxid. Und das ist ja relativ schnell giftig für uns, wenn wir das wieder einatmen. Das heißt, wenn man das nicht entfernen würde aus der Luft, würde sich halt stetig Kohlenstoffdioxid anreichern in der Luft, bis es dann eben zu viel wird und giftig wird. Und deswegen gibt es Kohlenstoffdioxidfilter. Da habe ich so ein bisschen versucht rauszukriegen, wie die genau funktionieren. Das war dann aber, hat dann mein eigenes technisches Verständnis überstiegen. Es gibt quasi bestimmte Materialien, die unter bestimmten Bedingungen Kohlenstoffdioxid binden können, dass es quasi festgehalten wird. Das heißt, wenn man da die Luft durchströmen lässt, dann kommen die am Ende mit weniger Kohlenstoffdioxid raus. Und das Schlaue oder Spannende an der ISS dann ist, dass man halt das Weltall in der Nähe hat. Denn wenn man diese Filter reinigen will, dann setzt man die quasi unter Vakuum. Das bedeutet also, man macht einfach quasi ein Loch, ganz vereinfacht gesagt, ein Ventil nach draußen auf. Und dann löst sich das Kohlenstoffdioxid wieder von diesem Trägermaterial und geht ins Weltall. Und so kannst du quasi mit mehreren solchen Filtern, die immer vollladen mit Kohlenstoffdioxid und dann entleeren ins Weltall, was ich irgendwie eine ganz elegante Lösung fand, um halt da keine Filter austauschen zu müssen, die irgendwann voll sind, sondern die können das halt, die können sich regenerieren, indem sie das ausnutzen, dass eben das Weltall direkt nebenan ist. Dann weitere Filter nehmen dann andere Sachen aus der Luft raus, wie zum Beispiel Methan, was Menschen ausstoßen über ihren Verdauungstrakt, und Ammoniak, was vor allem durch Schwitzen entsteht. Also das sind so Stickstoffverbindungen, die dann in der Luft sind. Die werden dann eben auch rausgefiltert durch die Luftfilter. Dann ja, Nahrung, was wichtig ist, wird eben über Versorgungsflüge zur ISS gebracht. Da gibt es halt auch ausgeklügelte Ernährungssysteme, dass die Nahrung halt nicht nur optimal Energie liefert, sondern auch keine unangenehmen Nebeneffekte hat. Ne? Nicht die Verdauung beansprucht, keine im schlimmsten Fall Allergien oder sowas auslöst, wobei ich bezweifle, dass jemand mit einer schweren Lebensmittelallergie zur ISS fliegen könnte. Mhm. Aber ne, das ist eine sehr fein abgestimmte, auf persönlich auf jeden Astronauten, Astronautin abgestimmte Ernährung. Und aller andere Abfall, vor allem auch menschlicher Abfall, also Kot und so eine Sachen, die werden gesammelt und dann entweder, wenn es geht, aufbereitet an Bord oder in Transportkapseln gesammelt, die dann kontrolliert in die Atmosphäre stürzen und verbrennen. Das heißt, ab und zu ist so eine Sternschnuppe vielleicht auch nur quasi der Sepsis-Tank von der ISS, der in der Atmosphäre verbrennt. Oh, toll, du demolierst gerade so meine ganze. Wie so ein Dixi-Klo, was den, einfach dann den Nachthimmel nie wieder mit gleichen Augen sehen. Übrigens, ich glaube, wir haben es noch gar nicht gesagt, ne? Die ISS kann man mit bloßen Augen sehen. Die ist groß genug und hat genug reflektierende Flächen, dass man die sehen kann. Und da die alle 90 Minuten einmal um die Erde rumfliegt, kann man sie halt, wenn man so ein bisschen Zeit hat abends, kann man sie locker 2-3 Mal sehen, wie sie vorbeifliegt. Und vielleicht auch so eine Sternschnuppe da. Sehr gut. zur Lebenserhaltung gehört auch noch ein weiterer Aspekt. Und da habe ich wieder ein Geräusch für dich. Mhm. Das kommt jetzt. Oh mein Gott, das ist ja ekelhaft. Ich hoffe, die Lautstärke war okay. Ja, ja, die Lautstärke war okay, aber es ist trotzdem ein extrem unangenehmes Geräusch. Es klingt irgendwie ja. So Industrial Techno. Das stimmt. Wir können es gleich remixen und dann so ein bisschen überlegen. Und dann, es gab einen kleinen Geräuschteil da drin, der für mich quasi der Schlüssel ist, um zu verstehen, was das Geräusch macht. Ich werde dich jetzt nicht bitten, es nochmal zu spielen. Ich frage dich stattdessen einfach, was es ist, weil ich habe keine Ahnung. Das war ein Laufband. Und man hat so ein bisschen so ein Quietschen zwischendurch gehört. Und das waren die Turnschuhe auf dem Laufband. Denn jeder Astronaut, jede Astronautin muss jeden Tag 2 Stunden Sport machen, denn durch die Schwerelosigkeit bauen sich die Muskeln ganz schnell ab und die verlieren an Gewicht und so. Und deswegen kennt man ja auch die Bilder, wenn die dann auf der Erde wieder gelandet sind, dass die rausgetragen werden aus den Kapseln. Die sind gar nicht mehr in der Lage, selber zu laufen auf der Erde in der normalen Gravitationsfeld. Die müssen erst eine Reha durchlaufen, um wieder Muskeln aufzubauen. Und um das ein bisschen weniger schlimm zu machen, diesen Effekt, müssen die jeden Tag 2 Stunden Sport machen und unter anderem auf so ein Laufband, wo sie so festgeschnallt sind, dass sie auf das Laufband draufgedrückt werden mit so Schultergurten und dann müssen die da laufen und sich betätigen. Und das war das Geräusch auch wieder von Schweiß, Chris Hadfield aufgenommen. Schweiß und Ammoniak produziert, wenn man wieder rausfiltern muss. Und Schweißtropfen, die durch die Luft fliegen und so. Aber halt auch echt ganz schön laut, ne? Und man hat wieder die Hintergrundgeräusche gehört, ne? Es ist einfach nie leise an der ISS. Es gibt ja immer dieses Gewitzel, ne, bei Sci-Fi-Filmen. Also das heißt, man hört keine Geräusche im Weltall und so, wenn so ein Weltall Raumschiff hört dich niemand schreien. Ja, aber in einem Raumschiff, da hast du nicht die Ruhe. Draußen mit Sicherheit, aber drin. Und selbst wenn du in einem Raumanzug bist, das ist ja auch nur eine verkleinerte Maschine, da hast du ja auch Belüftung und Sachen drin. Es gibt, die Geräusche sind noch ein bisschen unangenehmer, deswegen habe ich die jetzt nicht mitgebracht für den Podcast, aber auch verlinkt von Chris Hadfield, der hat aufgenommen, wie es klingt, wenn man so einen Raumanzug anzieht und so. Und es ist auch nicht schön. Das heißt, auch viel Zischen und Quietschen und Brummen und laute Geräusche von irgendwelchen Lüftungen und so, weil das ja auch alles abgedichtet sein muss und so. Also das muss ich wirklich sagen, das ist das Coolste. Da werde ich mich sicher noch ein bisschen aufhalten auf dieser Seite, weil ich habe noch nie Geräusche gehört von der ISS beziehungsweise auch von einem Raumanzug oder so. Das interessiert mich wirklich, wie sich das anhört. Ja. Und ja, wie wir gerade schon feststellen mussten, ist das bei weitem nicht so säuselig, heimelig wie auf der Enterprise. Ja, das stimmt. Man hat nicht so ein entspanntes Pfeifen und ein paar Piepsgeräusche und so. Und ja, dafür hat man nicht den ständigen Alarm, der irgendwie auf der Enterprise losgeht, wenn wieder irgendjemand angreift oder so. Aber ja, es ist auf jeden Fall nicht so entspannt. Genau, jetzt so kommen wir so langsam in die Richtung, wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, was ist die ISS, wie funktioniert die und so, aber bis jetzt haben wir noch nicht wirklich darüber gesprochen, warum eigentlich, ne, was, warum dieser riesige Aufwand, warum so viel Geld ausgeben, um Sachen ins All zu schießen, um dann Leute in einer sehr lauten Umgebung zu haben, die in einen Staubsauger urinieren müssen. Das hat ja alles einen Zweck und das ist Wissenschaft. Die Wissenschaft im All ist besonders, weil man dort ein paar Sachen sich zunutze machen kann im Weltall, die es halt auf der Erde so einfach nicht gibt. Oder nicht so einfach. Ne? Erstens hat man eben das allumfassende Vakuum außerhalb der ISS. Das heißt, wenn man Experimente außerhalb der ISS anbringt, dann muss man nicht eine teure Vakuumpumpe die ganze Zeit laufen lassen, erst recht nicht für ein großes Objekt, sondern da ist einfach kein Gas und kein nichts drumherum. Das heißt, wenn man irgendwelche Sensoren hat, die nur im Vakuum funktionieren, funktionieren sie außerhalb der ISS wunderbar. Das andere ist, dass man Weltraumstrahlung sich zunutze machen kann oder eben auch erforschen kann. Auch etwas, was man auf der Erde nicht so ohne weiteres tun kann. Dann kann man mit sehr viel weniger Aufwand den absoluten Temperaturnullpunkt erforschen. Dadurch, dass es eben im All sehr kalt ist. Und natürlich die Schwerelosigkeit, die man erforschen kann oder wo man bestimmte technische Prozesse optimieren kann, dadurch, dass man sie in der Schwerelosigkeit durchführt. Und weil ich eigentlich Biologe bin, habe ich so ein paar Sachen rausgesucht aus dem Bereich der Biologie. Es gibt aber auch ganz andere Forschungsbereiche, die da untersucht wurden. Eine Erkenntnis aus der Biologie ist zum Beispiel, dass es bestimmte Mikroorganismen gibt, die sich auf so eine Weise einkapseln können oder bestimmte Sporen bilden können, dass sie bis zu 18 Monate im Weltall überleben können, an der Außenhülle außerhalb der ISS, sozusagen im Vakuum und ausgesetzt der Strahlung. Und es ist dann vor allem die UV-Strahlung, die sie abtötet, was aber eben auch bedeutet, dass wenn sie vor der UV-Strahlung geschützt sind im Vakuum, dann können sie unter Umständen noch sehr viel länger überleben. Mhm. Was Implikationen dafür hat, wenn es um die Sterilisierung von Raumschiffen geht. Denn man möchte ja eigentlich, gerade wenn man so eine Sonden losschickt, die das Sonnensystem verlassen sollen, möchte man ja ungerne, dass darauf Mikroorganismen sind von der Erde, die man dann möglicherweise auf einen anderen Himmelskörper bringt und potenzielle Systeme in diesem Himmelskörper dadurch stört, dass man Mikroben von der Erde mitgebracht hat. Und dadurch, dass wir jetzt besser verstehen durch Forschung auf der ISS, wie Mikroben überleben im All, können wir eben auch effektiver dafür sorgen, dass sie nicht überleben. Ein anderer wichtiger Punkt ist die Proteinkristallisation. Ganz vereinfacht gesagt ist, wenn man ein Protein rauskriegen möchte, wie das aussieht, dann muss man daraus ein Kristall züchten. Das heißt, das Protein wird in einer ganz bestimmten Gitteranordnung orientiert. Dadurch bildet sich ein Kristall und dann kann man mit Röntgenstrahlen darauf schießen und über komplizierte Mathematik und so zurückrechnen, wie das Protein aussieht. Und das ist vor allem dann wichtig, wenn man zum Beispiel neue Medikamente suchen möchte und man möchte für einen bestimmten Rezeptor, der halt ein Protein ist, ein passendes Molekül finden, was da reinpasst. Und dazu muss man erstmal wissen, wie der Rezeptor aussieht. Und jetzt gab es Experimente in der ISS, wo man in der Schwerelosigkeit diese Kristalle gezüchtet hat und gemerkt hat, dass das viel besser funktioniert, weil eben so eine Diffusionseffekte anders funktionieren als auf der Erde. Mhm. Das heißt, für bestimmte Rezeptoren, wo man auf der Erde keinen sauberen Kristall züchten konnte, hat man das auf der ISS geschafft. Und dann konnte man quasi einen Kristall mit zurück zur Erde bringen und dort analysieren und dadurch dann neue Medikamente finden, die passend sind für dieses Protein. Und da gibt es sogar welche, die es dann bis zur Marktreife geschafft haben, wo quasi die initiale Forschung auf der ISS stattgefunden hat. Ansonsten gibt es ganz viel Materialforschung, technische Anwendungen. Es wird ganz viel darüber geforscht, wie man die Medizindaten von Menschen über längere Zeiträume überwachen kann, eben an den AstronautInnen, die dann Sensoren am Körper tragen, und Experimente zur Wasseraufbereitung und so. Und was ich besonders spannend fand, ist, dass ganz häufig, also es gibt ja immer diese Geschichten, ne, dass zum Beispiel Teflon wurde für die Weltraum, für die Raumfahrt entwickelt und jetzt haben wir Teflonpfannen auf der Erde und so hilft uns das. Aber es ist nicht immer so quasi so direkt, dass man jetzt losgeht und ein neues Material versucht auf der ISS zu erfinden, das man dann auf der Erde benutzt, sondern es sind oft Sachen am Rand, die dann auf der Erde besonders spannend sind. Man brauchte nämlich zum Beispiel für ein Pflanzenexperiment auf der ISS einen ganz besonderen Luftfilter. Und um dieses Problem zu lösen, den Luftfilter zu bauen, hat man auf der Erde schon so viel Entwicklung da reingesteckt, dass man einen Luftfilter hatte, der dann sowohl sehr gut auf der ISS funktioniert hat, aber auch auf der Erde jetzt kommerziell eingesetzt wird. Das heißt also, die ISS hat nur den Grund gegeben, warum man so im Detail geforscht hat daran. Und nebenbei hat man halt auch noch was rausgefunden, was man dann auf der Erde gleich weiterverwenden kann, ohne dass man erstmal auf Ergebnisse aus dem All warten muss. Und diese ganze Forschung findet in den Forschungsmodulen statt. Und weil wir hier in Europa sind, habe ich jetzt mir mal das Modul Columbus von der ESA ein bisschen genauer angeguckt. Das wurde 2008 an die ISS angedockt. Und dort arbeiten eben verschiedene Länder innerhalb der ESA, haben dort zusammengearbeitet. Und da gibt es einen ganzen Abschnitt in der Wikipedia dazu, wie komplex diese Zusammenarbeit von Unternehmen aus Deutschland, Italien und Spanien und den ganzen anderen Teilnehmern war, dass sie halt sich neue Strukturen ausdenken mussten, wie man das überhaupt organisiert. Und am Ende hat es das auch noch 25% teurer gemacht. Das ist so ungefähr 880 Millionen bis zu 1 Milliarde Euro gekostet hat, dieses Modul zu bauen. Aber dieses Modul dann hat einen Außenbereich für Experimente und innen gibt es dann so standardisierte Racks, wo Experimente stattfinden können. Das heißt, dann können Forscher auf der Erde sich ausdenken, was sie für ein Experiment machen möchten. Das wird dann designt für so einen Rack, was man auf die ISS hochschicken kann. Das kann dann dort reingeschoben werden in dieses Modul. Dort wird es dann eben versorgt mit Strom und Messsensoren, ne? Videodaten können aufgezeichnet werden und so. Und dann können dann eben Forschungen dort gemacht werden. Entweder, dass die Astronauten selber dort was manipulieren oder da sind dann sogar kleine Roboterarme drauf, die was machen. Und von der ESA gibt es vier Hauptbereiche. Da gibt es eben das Biolab, da machen die Biologie-Experimente und können sogar kleine Pflanzen und Kleinstlebewesen, so Insekten und Mikroorganismen leben lassen auf der ISS und erforschen. Dann gibt es so ein Fluid Science Lab, damit machen sie, erforschen sie das Verhalten von Flüssigkeiten im All. Dann forscht die ESA mit dem European Physiology Module an dem Einfluss von Weltraumbedingungen auf den menschlichen Körper. Und da sind eben die AstronautInnen, die Versuchskaninchen sozusagen. Und dann gibt es eben dieses Drawer Rack, das European Drawer Rack, wo dann eben verschiedene europäische ForscherInnen ihre Experimente reinstecken können und auf der ISS durchführen können. Und das ist so, dass die Hauptaufgabe und damit verbringen die AstronautInnen die meiste Zeit. Die verbringen den Großteil ihres Arbeitstages eben sich um diese Experimente zu kümmern. Denn es gibt eben noch das amerikanische Forschungsmodul, das japanische, was noch ein bisschen größer ist und demnächst auch das russische Forschungsmodul, was eben ganz schön viel Forschung für gerade mal 6 AstronautInnen ist. Ja, die haben auch einen ziemlich geschäftigen Tagesablauf. Ne? Es ist ja nicht so, dass die da Däumchen drehen und hin und wieder mal ein bisschen Experimente machen. Ich denke, es ist in einer Zeit, hier mal 2 Episoden eines von mir sehr geschätzten Podcasts zu droppen, wie man im Neudeutsch sagt. Und zwar Raumzeit von Tim Pritlaff. Und zwar gibt's da einmal in der Episode 56 explizit über die Forschung in der ISS. Zu Gast ist Martin Zell, der ist Abteilungsleitung für die Nutzung der ISS bei der ESTEC. Das ist das European Space Research and Technology Center. Und die Episode Nummer 64, da geht's, da ist die Samantha Cristoforetti zu Gast und die ist Astronautin, die mit der 42. ISS-Expedition oben war und halt auch sehr interessant Einblicke in den Alltag auf der ISS gibt. Danach, nach solchen Podcasts habe ich gesucht im Vorfeld, habe diese Podcast-Suchmaschine Feed mit zwei Ys geschrieben, ausprobiert und sowohl mit ISS oder auch mit International Space Station so viel Mist. Anderen Kram gefunden, dass diese Podcast-Folgen auf den ersten paar Suchseiten nicht drauf waren. Ich habe die nämlich beide zufälligerweise gehört. Also die an die Folge, an die 64 mit der Samantha Cristoforetti kann ich mich noch lebhaft erinnern, weil das tatsächlich ein sehr ein sehr außergewöhnlicher Einblick in den Alltag eines Astronauten ist und von daher weiß ich auch, dass die echt einen ziemlich straffen Tagesablauf haben. Das irgendwo habe ich den auch gelesen, aber ich habe ihn mir jetzt leider nicht notiert. Aber ich packe das in die Show Notes. Sie morgens aufstehen, dann halt an den Experimenten forschen, dann irgendwann mittags essen, dann ein bisschen mehr, dann haben die auch immer jeden Tag ein Briefing quasi. Und dann irgendwann am Nachmittag ist dann Sport, 2 Stunden und dann haben sie so ein bisschen Zeit für sich, gehen dann ins Bett und dann am nächsten Tag von vorne ziemlich durchgetaktet. Und das Interview mit dem Martin Zell, ich weiß jetzt nicht, ob ich gerade verwechsle, ich habe nämlich auch mal eins gehört wegen dem Hubble-Teleskop, aber der schildert so ein bisschen, wie so diese Vergabeprozesse auch laufen. Also man kann ja diese Forschungs-, also man reicht ja da im Prinzip Forschungsprojekte ein, die man da durchführen möchte und die werden ja auch bewertet und gibt's ja Projektteams, die dann halt die Umsetzung machen, ja natürlich die Kosten kalkulieren etc. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass der das da so ein bisschen erläutert, wie das läuft, also wie die Nutzung der ISS verwaltet wird sozusagen, jetzt im Speziellen halt das europäische Modul. Ja. Aber es ist ja ziemlich ähnlich bei den anderen. Ja. Der eine dauert 2 Stunden, der andere dauert Stunde 14. Ja, ich finde die auch, die sind immer sehr gut, die Raumzeitfolgen. Ja, ja. Ich habe auch einige davon gehört. Die habe ich halt jetzt nicht gehört, weil die ein bisschen im Katalog weiter hinten das sind frühere ein bisschen Folgen älter, sind. Und deswegen, und gefunden habe ich sie nicht, als ich gesucht habe. Ja, dafür hast du mich. Umso besser, jetzt nochmal nachzuhören. Genau. Links auch in den Shownotes. Und damit bin ich jetzt quasi fast schon durch. Jetzt kommt nämlich mein letzter Punkt, den ich nur noch aufgeschrieben habe, ist das Ende der ISS. Denn wie es im Moment aussieht, ist die jetzt noch für bis 2024 finanziert, was gar nicht mehr so lange ist, ne? Jahre sind schnell rum. Es gibt Pläne, sie darüber hinaus weiter zu betreiben, erstmal bis 2028. Allerdings ist im Moment das Verhältnis von USA und Russland so angespannt und die USA hat jetzt nicht den vernünftigsten Menschen an der Spitze, um das vorsichtig auszudrücken, weswegen das natürlich so Verhandlungen überschattet und das erschwert, da zu einem Konsens zu kommen, wie man das Ganze finanziert. Weil, ne, du hast ja gesagt, wie teuer es nur ist, ein Kilo Material hochzuschicken, plus dann halt die ganze Infrastruktur drumherum, ist es halt wirklich ein Milliardenprojekt. Wobei ich auch verlinkt habe eine Berechnung von dem wirtschaftlichen Nutzen. Da wird davon ausgegangen, dass durch erstens, dass das Geld, was ausgegeben wird dafür, dass das verschwindet ja nicht, sondern das fließt ja in die Wirtschaft. Das heißt, es gibt einen ganzen Haufen an sozusagen Zulieferern und spezialisierten Firmen für die Raumfahrt, die dieses Geld erhalten. Das heißt also, es ist Geld, was ausgegeben wird und in Wirtschaftskreisläufen ist. Das bedeutet, das ist ein Mehrwert, weswegen es sich lohnt, das zu machen, plus dann eben die Erkenntnisse, die man hat, die zu neuen Produkten und neuen Lösungen und solchen Sachen führen. Deswegen ist es wohl wirtschaftlich gar nicht so doof, das zu machen, laut dieser Aussage. Aber trotzdem muss man erstmal dieses Geld auf den Tisch legen und das ist im Moment so ein bisschen fraglich, wie das passiert. Es gibt natürlich noch Pläne, es gibt noch 5 Teile sollen noch an die ISS angedockt werden in den nächsten Jahren. Und es wäre natürlich schade, die jetzt nicht besonders lange weiter zu betreiben. Aber man hört wohl auch so Gerüchte, dass die Russen überlegen, ihre Module, wenn die ISS nicht mehr weiter betrieben wird, ihre Module abzudocken und daraus eine neue rein russische Raumstation aufzubauen. Das heißt, wenn man pessimistisch ist, dann ist demnächst die Zeit der internationalen Kooperation da vorbei. Dann haben die Chinesen ihre eigene Raumstation, die Russen ihre eigene Raumstation. In den USA werden das dann vielleicht private Unternehmen sein, die eigene Plattformen bauen. Dann ist die Frage, ob die Europäer es schaffen, nochmal aus eigener Kraft eine Raumstation zu bauen oder ob sie dann abgehängt sind. Das ist, wenn man pessimistisch ist. Wenn man optimistisch ist, dann werden wir das schon irgendwie schaffen, diese große Investition, die da stattgefunden hat und dieses Projekt, was ja über weite Teile sehr gut funktioniert hat, dass wir das irgendwie schaffen, das weiter zu finanzieren und weiter zu machen und weiterhin dort Forschung zu betreiben im All. Mhm. Ja, es wäre ja dann das Ende einer Ära, wenn dem so wäre, weil es ist ja schon, wann hast du gesagt, ist die ins All geschossen worden? 1998 war das erste Teil im All. Mhm. Und dann eine Weile später waren dann die ersten AstronautInnen ständig. Also Anfang der 2000er ging es los, also ist das Ding genau. Halt jetzt gut und gerne 20 Jahre alt. Das ist schon ein stattliches Alter für so ein, das stimmt schon, ja. So ein Gerät, ja. Ja. Ja. Es gab ja auch immer wieder Reparatur, Außeneinsätze und solche Sachen, die gemacht werden mussten, weil halt Sachen gealtert sind. Also ich glaube sozusagen für die Mission, für die das ausgelegt ist, die ISS, ist das schon ein ziemlicher Erfolg. Aber natürlich möchte man sowas dann immer gerne länger betreiben. Ne? Je länger man es betreibt, umso besser, umso mehr hat sich die Investition gelohnt. Aber ich würde mal sagen, also gerade eben im Weltraumzeit gerechnet, also wie lange man halt so kalkuliert, dass sowas aktiv verfügbar ist, ist es schon Methusalem im Weltall. Der Vorteil ist ja natürlich, dass man das Ding auch reparieren kann. Ja. Das kann man ja bei vielen anderen unbemannten Satelliten nicht. Und es ist ja auch ein Satellit letztendlich. Beziehungsweise kommt man halt da viel, viel schwieriger ran und viel aufwendiger. Ich meine, auch das Hubble-Teleskop zum Beispiel ist repariert worden schon, aber trotzdem ist es halt nicht so einfach, als dass man da mal eben jemanden an so einen Ausleger hängt und sagt, hier, schraub mal. Ja. Das ist schon, glaube ich, mit ein Faktor, wieso das Ding so lange lebt. Ja, apropos Reparatur, ab und zu kriege ich von Twitter Push-Nachrichten, dann streamt die NASA live die Kameras von den Astronauten, von den Weltraumspaziergängen, wenn die Sachen arbeiten, machen. Das heißt, wenn man das mitbekommt, finde ich das super spannend, sich das anzugucken. Ja, weil man dann eben sieht, man hört dann den Funkverkehr von denen und dann sieht man, wie sie dann da an irgendwas rumschrauben, irgendwas festmachen oder irgendwas umbauen oder so. Und ja, finde ich super spannend. Und das ist auch so generell so ein bisschen mein Fazit von dieser ganzen Sache ist, ich finde das so unvorstellbar, dass wir halt so eine Kombination von so ein paar Röhren und so ein paar Modulen haben, die durchs All fliegen, die ganze Zeit autonom, also sich selbst versorgen im Sinne von Lebenserhaltungssysteme und so, wo wir Leute raufbringen können und wieder runterbringen können. Das ganze Ding fliegt halt jetzt im All. Das ist nicht eine Plattform auf dem Meer oder irgendwo eine Insel oder einen Ort, wo man so einfach hingehen kann, aber trotzdem haben wir diesen Anlaufpunkt, wo wir Leute hinschicken können. Und ich finde das einfach total Wahnsinn, immer wenn ich so diese Sachen im Detail gelesen habe oder auch es gibt so ein Video, wo so eine Kamera, so eine hochauflösende Kamera da durch die ISS durchfliegt und so. Und man sich das einfach anguckt, was das für ein irrer Aufwand ist, diese Maschinen da oben zu haben und dass das funktioniert. Und wir machen das halt einfach als Menschheit. Wir haben es halt geschafft und es funktioniert halt und das ist benutzbar und ja, finde ich irgendwie immer noch ziemlichen Wahnsinn, dass das so geht. Ja, es ist, für mich ist es eigentlich nicht minder beeindruckend als die Raumfahrt als solches. Also so, ich meine, klar, sowas wie Apollo 11 war natürlich historisch schon eine ganz andere Hausnummer. Aber ein Aspekt, worauf ich eigentlich noch zu sprechen kommen wollte, ist natürlich immer weil es eben so beeindruckend ist, dass so ein Projekt und über 20 Jahre und mit diesen enormen Kosten verbunden und international so gut funktioniert. Ich finde, das ist für die Regierungen, die Nationen dieser Welt einfach immer so unglaublich schwer ist, irgendetwas zu tun, was keinen unmittelbaren Nutzen bringt. Und Forschung ist ja in der Regel etwas, was nicht unbedingt immer zweckgebunden ist, ja? Also mit einem ganz bestimmten Ziel. Und ich glaube, dass es kaum Forschungsprojekte gibt, die ähnlich viel Geld verschlingen wie Weltraumforschung. Mhm. Gibt es sicher auch, ja. Fällt mir spontan wie so Fusionsforschung ein, so Zeug verschlingt natürlich auch Milliarden, aber und alles, was mit Militär zu tun hat. Ja, alles, was mit Militär zu tun hat. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, die Raumfahrt will ja immer im Fokus der Öffentlichkeit bleiben und versucht ja auch immer so ein bisschen sexy zu bleiben. Weil es dann natürlich für eine Nation leichter ist, zu rechtfertigen, wieso da so viel Geld reingebuttert wird. Also ich denke, den Regierungen selbst ist es durchaus bewusst, warum sie das tun und auch der Nutzen, den sie daraus ziehen können. Aber ich glaube, dass man das den Menschen manchmal nicht so gut verkaufen kann. Und deswegen ist es halt immer wieder wichtig, finde ich, dass Raumfahrt halt immer wieder mal sexy ist. Ja. So zwischendurch. Und wenn halt so eine Dragon-Hochglanzkapsel da hochfliegt, dann ist das sexy, ja. Ist es notwendig? Nö. Ja, kannst auch in der Soyuz hochfliegen. Sieht halt nicht sexy aus, aber verstehst du, was ich meine? Ja, Und gerade deswegen finde ich das Thema ISS halt so spannend, weil wenn man sich halt überlegt, dass da seit gut und gerne 20 Jahren permanent Leute da oben rumwuseln und vor sich hin forschen. 20 Jahre. Und wie wenig man so als Otto Normalbürger, Bürgerin davon mitbekommt, ist es schon erstaunlich, wie lange, also wie soll ich sagen, die ISS ist mittlerweile ziemlich unsexy geworden, ja, und trotzdem lebt sie noch. Ja, wobei ist ja so durch jetzt, also für mich waren Leute wie Alexander Gerst, der halt echt sehr viel PR quasi gemacht hat, der hat ja ganz viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht, auch von der ISS weg, und dann halt auch durch Kooperationen wie zum Beispiel mit Sendung mit der Maus und so, die ja schon mit den ersten deutschen Astronauten, die auf die Mir damals geflogen sind, hat die Sendung mit der Maus schon eine Maus mit hochgeschickt, ein Kuscheltier. Mhm. Und die hat jetzt auch auf der ISS immer wieder quasi mit den Astronautinnen da zusammengearbeitet, vor allem mit dem Alexander Gerst. Und da habe ich schon den Eindruck gehabt, dass das noch viel dafür macht, um zu zeigen, wie toll das eigentlich ist. Was natürlich stimmt, also ich habe nicht so richtig viel Informationen über die konkrete Forschung gefunden. Also habe so ein paar Beispiele und sowas gehabt. Aber das ist wirklich was noch nicht so gut kommuniziert wird, wirklich zu sagen, was da jetzt eigentlich an Ergebnissen ist. Andersrum ist es wahrscheinlich alles so extrem komplexe Grundlagenforschung, die halt auch gar nicht so einfach zu erzählen ist. Also dass das für viele Leute eindrücklich ist. Wenn man jetzt rauskriegt, wie jetzt ein Proteinkristall wächst oder irgendeine bestimmte Flüssigkeit den Benetzungswinkel ändert in der Schwerelosigkeit oder so eine Sachen. Das ist halt für die Leute, die das dann später brauchen, super spannend, aber für die Öffentlichkeit halt nicht so sehr. Da verstehe ich, dass das halt nicht so rausgehängt wird. Aber ja, aber stimmt, dass SpaceX und quasi diese Marketingmaschine, die Elon Musk darstellt, dass das nochmal einen ganz schönen Hype gemacht hat für so Raumfahrt. Ja, und es geht letztendlich, es geht ja nicht darum, dass plötzlich Hinz und Kunz Astronaut werden will. Ich meine, ich glaube so als kleiner Heranwachsende, glaube ich, hat jeder irgendwie mal den Traum gehegt dann ins All, aber es geht einfach nur darum, dieses Bewusstsein für die Notwendigkeit der Raumfahrt per se und der Weltraumforschung im Allgemeinen aufrechtzuerhalten. Und das gelingt manchmal gut, manchmal schlecht, habe ich so den Eindruck. Aber ich finde, dass es in den letzten Jahren oder Jahrzehnten deutlich besser geworden ist. Also dieses, ich glaube, dass also auch hier die Mondlandung so ein Paradebeispiel dafür war, wie man das medial begleiten, aufbereiten, man könnte schon fast sagen ausschlachten kann, so ein Thema, um das Bewusstsein eben für die Notwendigkeit aufrechtzuerhalten. Das wünsche ich mir natürlich auch für die ISS. Ich würde mir persönlich wünschen, dass sie noch viele, viele Jahre im All bleiben darf und jetzt nicht in Einzelteile zerlegt und in einzelne Raumbasen aufgeteilt wird, so wie bei einer schlechten Scheidung, in so einer klassischen Zugewinngemeinschaft. Wobei das ja wahrscheinlich noch das beste Szenario wäre, was für mich am schlimmsten wäre, wenn die einfach komplett verglüht, wie die mir damals, die dann halt nicht recycelbar war auf wirtschaftliche Weise und dann einfach dieses ganze teure Projekt in der Atmosphäre verglüht ist. Das finde ich gerade, wenn ich jetzt gelesen habe, ne, was da alles an Energie reingeflossen ist, diese Raumstation zu bauen und jetzt zu wissen, dass sie, keine Ahnung, in 4 oder in 8 oder in 10 Jahren dann einfach in die Atmosphäre stürzt, das wäre schon ganz schön bitter. Aber vielleicht kommt dann eine bessere, neuere Station und es ist ja nicht so, dass man das Geld zurückkriegt, wenn man die wieder auf die Erde zurückbringen würde. Und dass man dann die Ressourcen zurückkriegt. Ne? Das ist ja dieser falsche Gedanke von ausgegebenen Kosten, dass man sagt, nur weil ich jetzt schon 880 Millionen reingesteckt habe, muss ich nochmal so viel reinstecken, weil sonst hätte es sich ja nicht gelohnt. Es ist immer noch billiger, dass einfach dann sein zu lassen, wenn man sich dafür entscheidet, dass es jetzt sich nicht mehr lohnt. Ja. Da fällt mir übrigens noch zum Abschluss noch ein Verweis auf einen Film ein, wo gleich drei Raumstationen gefeatured werden. Ich weiß nicht, ob du Gravity jemals gesehen hast. Noch nicht, nee. Gravity ist ein Film, der ja komplett im Weltall spielt und der, also ich glaube, geht es um ein Unglück quasi bei Reparaturen an der ISS und um eine Astronautin, die dann versucht zu überleben und da kommen, also die ISS kommt vor, die Mir und die Tiangong, also die eine chinesische Raumstation, die haben ja schon eine und weiß nicht, ob die noch im All ist. Jedenfalls ist es natürlich vollkommen Fiktion, ja, ist ein Hollywood-Film, der aber in 3D und Atmos mir damals im Kino echt die Schuhe ausgezogen hat. Also der ist fantastisch. Also der ist wirklich mega gut gemacht. Halt auch bahnbrechende CGI, also das ist fantastisch. Sandra Bullock und George Clooney spielen die Hauptrollen. Nur so am Rande, falls euch das Thema ISS an sich zu trocken ist, dann guckt euch doch einen Hollywood-Katastrophenfilm mit der ISS an. Ich glaube, niemand, der jetzt anderthalb Stunden sich Sachen zur ISS angehört hat, dem ist das Thema zu trocken. Stimmt, der hätte jetzt nicht bis zum Ende gewartet. Dann würde diesen Hinweis auch nicht mehr hören. Ja, ich habe nur noch ein letztes ein kleines bisschen Fun-Fact zum Schluss noch. Nämlich, dass die ISS so viel besser an das Internet angebunden ist als ich hier. Ich habe 50 Mbit, die auf meinem Vertrag draufstehen und irgendwas zwischen 20 und 40, was ich tatsächlich bekomme. Die ISS hat seit Ende August 2019 600 Megabit pro Sekunde Internetverbindung. Das ganz am Anfang waren das mal nur 10 Mbit, was halt dafür, dass es eine Station im All ist, ausreichend ist so, aber mittlerweile durch neuere Systeme sehr viel schneller. Sehr viel schneller als das, also davon kann man auf der Erde in Deutschland nur träumen, dass man eine Internetanbindung hat, wie eine Station, die in 300 Kilometern Höhe um die Erde kreist. Höre ich da eine gewisse Bitterheit aus? Ja. Ja, 600 Mbit ist eine Hausnummer. Er fragt sich, wie das geht. Ja, aber sicher irgendwie Richtfunk über Satelliten, schätze ich, wird das mit so einem Downlink funktionieren. Ja, wusste ich nicht. Erstaunlich. 600 Mbit. Deswegen jetzt meine abschließende Frage. Würdest du, angenommen, du hättest die 20 Millionen oder jemand würde dir ein Ticket kaufen, würdest du zur ISS fliegen? Würde dich das reizen, mal eine Woche dort zu sein und zurückzukommen? Oder nach dem allem, was ich dir erzählt habe über die angenehmen Eigenschaften der ISS, vom Lärm bis über die Toiletten, bis über die Landung, würdest du sagen, nein, danke, das können ausgebildete AstronautInnen machen, aber ich bitte nicht. Es würde dich jetzt vielleicht erstaunen zu hören, ja, weil du kennst ja mittlerweile meine Faszination fürs Weltall. Aber das muss ich ganz klar mit Nein beantworten. Ich würde das niemals machen. Ich wäre wahrscheinlich einfach den körperlichen Anforderungen nicht gewachsen. Also ich bin halt ich bin ein Schisser und ich bin halt auch jemand, der sich zwar sportlich betätigt, aber auch nie mehr als irgendwie nötig, ja. Und wenn ich mir halt so ein Astronautentraining angucke und ich denke, dass auch selbst Gäste, die sich mit 20 Millionen irgendwo einkaufen, auch eine gewisse Grundfitness da mitbringen müssen und die körperlichen Belastungen, die beim Start herrschen und bei der Landung, ich weiß nicht, und auch die Gefahren, also den Gefahren, den man sich dann aussetzt, selbst wenn man den physisch Herr werden würde, puh, das ist schon... Ich bin ja jemand schon, also ich bin ja auch jemand, der nicht gerne fliegt zum Beispiel. Jetzt habe ich keine Flugangst, aber ich darf mich da auch nicht reinsteigern. Ich darf mich nicht in das Flugzeug reinsetzen und, wie ich schon mal erwähnte, heute über 1 Million bewegliche Teile vom günstigsten Anbieter nachdenken. sonst kriege ich Panik. Da ist es ja noch schlimmer, ja, weil da trennt dich dann irgendwie so ein paar Zentimeter vom Nichts. Nee, also ich genieße da, glaube ich, lieber die Bilder derer, die sie zu uns schicken, die da ihren Dienst auf der ISS verrichten, und machte das auf meiner Wohnzimmercouch, wo genug Sauerstoff und genug Schwerkraft ist. Meistens zu viel Schwerkraft. Ja. Ich und muss du? Sagen, ich glaube, ich würde es machen, wenn ich die physischen Anforderungen erfüllen würde, was als Brillenträger und nicht besonders sportlicher Mensch wahrscheinlich gar nicht so einfach ist. Aber gesetzt im Fall, das würde funktionieren, dann hätte ich da, glaube ich, schon Bock drauf, alleine um mal richtig schnell das Internet zu erleben. Und ich wollte mich dann so zur Kuppel da zerren. Guck mal, die Erde da. Und ich so, nein, ich habe jetzt hier richtig Internet. Sitzt da irgendwo in der Ecke, schwebt so. Ja, genau. Langsam rum mit meinem Laptop. 3 YouTube-Streams WLAN in der ganzen ISS. Naja, es ist, sagen wir mal so, ich zweifle jetzt weniger daran, dass ich nicht dazu in der Lage wäre. Das, glaube ich, würde ich hinkriegen. Aber der Weg dahin, den stelle ich mir sehr anstrengend vor. Ich meine, ich kriege auch so ein bisschen Angstzustände in sehr engen Räumen und so, und das ist dann in so einer Transportkapsel oder selbst dann in der ISS, glaube ich, schon stressig, und ich weiß nicht, ob ich das überstehen würde, aber ich würde es drauf anlegen. Kannst halt nicht mal eben an die frische Luft, ne, wenn es jetzt zu viel wird. Nee, das kannst du nicht mal eben an die frische Luft. Ach komm, du machst jetzt einfach Folgendes, du machst dir ein YouTube-Video an, hörst dir die Geräusche an von James, wie ist er, Hetfield? Chris Hetfield. Ich wollte sagen, James Hetfield, das ist ein anderer. Kann ich also auch anhören. Ich kann es auch anhören, die Geräusche, genau. und dann, das reicht mir. Mm. Das reicht mir vollkommen. Ja, das stimmt schon. Also ich glaube... Ja, ich wäre kein verrückter Multimilliardär, der unbedingt ins All muss unbedingt. Aber wenn jemand so ankäme und sagt, hier, ich habe ein Ticket rumliegen, ich wollte eigentlich mit dem Kumpel hochfliegen, aber der hat da Lust. Gar keine Zeit. Der muss seine Sorgen sortieren. Wenn du nicht mitfliegen, dann würde ich sagen, ja, aber. Wahnsinn. Ja. Ja, Joram, ich danke dir ganz herzlich für deine Ausführungen. Es war mal wieder ein schöner Trip ins All. Ja. Und ich hätte dir die Frage ja nicht gestellt, wenn es mich nicht auch interessiert hätte. Und es war wieder, ich habe wieder etliches Neues gehört und gelernt über unsere internationale Raumstation. die im Deutschen auch nicht IRS heißt, sondern ISS, ne? Es gibt ja. Ja. Ja, ja, wir benutzen einfach das englische Akronym. Tja. Ja, dann bin ich mal ganz gespannt, welche Frage du für mich auf Lager hast für die nächste Episode. Das ist gar nicht so weit weg vom heutigen Thema, denn als ich mir das Ganze durchgelesen habe zur ISS und wie es da ist, darauf zu leben, habe ich gedacht, das erinnert mich irgendwie an andere Maschinen, und du hast es vorhin ja auch schon angesprochen, es gibt Orte, wo Menschen eigentlich nicht hingehören, und das ist halt unter Wasser und ins All, und mich würde interessieren, wie U-Boote funktionieren, und ich fände das, glaube ich, ganz spannend als quasi so zum Gegensatz, wie funktionieren U-Boote, die halt nicht mit Vakuum sich beschäftigen müssen, wie die ISS außenrum, sondern mit ihrem Druck unter Wasser und der Versorgung da. Und ich hatte kurz angefangen zu recherchieren, weil ich wissen wollte, wie viele Leute sind denn eigentlich in so einem U-Boot drin und wie groß ist das? Aber dann habe ich mir gedacht, die Arbeit mache ich mir nicht. Ich überlasse dir. Ja, nur kurz, denkst du jetzt da so in Richtung Kriegs-U-Boote oder in Richtung Forschungs-U-Boote? Oder ist das egal? Im Prinzip kannst du, das wollte ich dir überlassen, das, was dich mehr interessiert. Also das Bild, was man hat, sind, glaube ich, die quasi die militärischen großen U-Boote. Aber gerade deswegen wäre es vielleicht spannend, über Forschungs-U-Boote zu sprechen, die es ja auch nicht zu knapp gibt. Mhm. Ich habe jetzt natürlich kein konkretes Boot, was ich sagen kann, so wie du mir konkret die ISS nennen konntest. Aber ja, irgendwie U-Boote, seit wann machen wir das überhaupt? Mhm, warum? Ja, ja. Und wie ist es, in einem U-Boot zu sein? Und vielleicht findest du ja auch Geräusche aus dem U-Boot. Oder du spielst einfach von dem Film Das Boot. Ja, das ist von Martin Semmelrogge. Es ist tatsächlich so, dass das quasi die Unterwasserwelt nach dem Weltall so mein zweitliebstes Steckenpferd ist. Also ich habe schon immer so eine Faszination für das Unerreichbare scheinbar. Und ich habe sogar einen Tauchschein, den ich noch nie genutzt habe. Ja, also man weiß ja nie, das ist wie ein Motorradführerschein, ne? übt eine große Faszination auf mich aus, also die Unterwasserwelt, und ein bisschen was weiß ich über U-Boote, bei weitem nicht genug, um einen Podcast damit zu füllen, und da werde ich mich jetzt mal beschäftigen mit. Ich muss sagen, wo das Weltall mich quasi fasziniert, und ich finde es unglaublich, dass wir es schaffen, dort zu sein, erfüllt mich das die Tiefsee einfach nur mit Grauen. Ich finde, immer wenn ich daran denke, es gibt ja so eine, wenn so plötzlich der Seeboden ganz stark nach unten abfällt, und dann gibt es so Bilder, wie so Taucher da so über die Kante rüberschwimmen unter Wasser und dann in dieses Nichts, in dieses schwarze Nichts hinabgucken. Aber man weiß, da lebt halt was, ne? Da gibt es halt Dinge, aber die sehen wir nicht, die können wir nicht, also die sind uns nicht freundlich gesinnt, und so finde ich so viel grauenerregender als furchterregender als das Weltall, weil wenn ich in das schwarze Weltall gucke, es ist sehr unwahrscheinlich, dass quasi in meinem Blickwinkel tatsächlich irgendwas lebt. Ja. Aber wenn ich nach unten gucke, ist das ganz anders. Deswegen, ja, bin ich gespannt, ob du mir auch da meine Sorge oder meine Angst vor der Tiefsee ein bisschen nehmen kannst, indem du jetzt sagst, was es für tolle U-Boote gibt, mit denen man die erkunden kann. Mhm. Nachdem du mir so heimelige Geräusche von der ISS vorgespielt hast. Ja, genau. Ich habe dir den Traum von der ISS, ich habe das so ein bisschen kaputt gemacht und gesagt, ja, es ist gar nicht so toll da. Mhm. Und vielleicht sagst du mir jetzt in der nächsten Folge so, ey, die Tiefsee, da möchte man unbedingt sein. Das ist das Urlaubsziel ruhig, deiner Träume. Spannend und warm und wohlig. Und bin ich mal gespannt. Kein Druck, bitte. Das wird schlecht unter Wasser. Ja. Nun gut, dann sind wir mal wieder am Ende angekommen, erfolgreich. Mhm. Und wer uns Rückmeldung geben oder uns unterstützen möchte, der kann wie immer seinen Freunden von uns erzählen. Uns auf Twitter, Facebook, YouTube oder Instagram folgen. Diese oder jede andere Episode kommentieren. Uns eine Nachricht schreiben. Uns auf Apple Podcasts oder panoptikum.de bewerten. Uns via Flatter unterstützen. oder uns anderweitig eine Sache oder Geldspende zukommen lassen. Alle Links und Hinweise dazu findet ihr in den Shownotes dieser und aller anderen Episoden im Podcast-Client eures Vertrauens und natürlich auf aha.exclamatio.de. Tja, dann war's das für heute. Sehr schön. Macht's gut, bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.